Why you look so sad? I don't know. Did you pick your thumb? Did you skin your knee? Running down the stairs looking for me. Everything's on fire and everyone's asleep. And they're burning wheels at the king's feet. Are you? Sunday Service, ihr hört FSK, das freie Senderkombinat. Die zweite Stunde, hier geht es weiter mit den Konzerttipps, eben gerade Ify O'Donovan. Die Sängerin von der Band Crooked Still ist solo unterwegs, hat vor kurzem mit Fossils eine Platte veröffentlicht und spielt live am Dienstag, den 4. Februar in der Prinzenbar. Am gleichen Tag sind Ja Panik, die österreichische Band der Stunde. Alle Gazetten haben sie auf die Titelseiten genommen, zumindest alle Musikgazetten. Ja Panik spielen im Übel und Gefährlich, werden Musik von ihrem neuesten Album Libertatia vorstellen. Hier kommen sie mit Au Revoir. Ich hab eins und eins zusammengezählt, es hat ein Jakobiner in mir bloßgelegt. Wo ich war, weht jetzt ein kalter Wind und niemand wird merken, dass ich verschwunden bin. Ich hab gelernt, mich unauffällig zu bewegen, war in kleinen Scheinen mein Geld abheben. Da knallt, hab ich mir Pässe gecheckt. Andres, Andres, André, Andraschek. Au revoir, auf Wiedersehen. Goodbye, tschüss und Baba. Es ist so weit, adios, au revoir. We'll wird morgen alles beim Alten sein. Vorm Spiegel werden sie kiffen, beim Nachbarn werden sie schreien. Nur ich bin M.I.A. gone with the wind. Und niemand wird merken, dass ich verschwunden bin. Ich bin spät dran, deine Girl was glüht am Straßenrand. Ich bin froh, du hast wieder angefangen. Du steigst ein und ich hör dich sagen. Ja, du kannst schlafen, während ich fahre. Au revoir, auf Wiedersehen. Tschüss und Baba, es ist so weit, adios, au revoir, auf Wiedersehen. But it needs more than lawyers and money when your face, when your name starts shaking you down. Boah, das waren Ja, Panik. Ihr neuestes Album, Libertatia heißt es, wird extrem gehypt. Warum? Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Meine Baustelle, meine musikalische ist das nicht. Ja, Panik spielen live am Dienstag, den 4.2. Übel und gefährlich. Im Vorprogramm ihre Landsleute von Bo Candy and his Broken Hearts hießen die, glaube ich. Genau, hatten wir schon mal eine erste Stunde im Programm. Die sind im Vorprogramm zu sehen und wahrscheinlich fast die interessantere Band an diesem Abend. Ebenfalls am Dienstag sind die Satellite Stories zu Gast, sollten eigentlich im Molotow spielen. Das Konzert wurde ins Indra verlegt. Hier kommen sie mit Australia. DeLorean, I did best I can, did we? I'll see you. inside our raincoats. Do you feel ever scared? We could smile more deep than our raincoats. We could smile inside our raincoats. Australia, ein Track von Satellite Stories von ihrem Album Pine Trails im letzten Jahr erschien. Und wer Musik mag von Two Door Cinema Club oder von den Wombats, der ist hier auf jeden Fall richtig. Satellite Stories spielen am Dienstag, den 4. Februar im Indra. Dann kommen wir schon zu Samstag. Die ganze Woche über relativ wenig los in Hamburg, aber am Wochenende wieder einiges geballt. Am Samstag Indra auch. Au revoir, Simon. Hier kommen sie mit Somebody Who. Can't see a way, I want to have. Daddy Who, das waren Au Revoir Simon, alias Heather, D'Angelo, Erika Forster und Annie Hart. Die haben vor 4 Jahren ihr Debütalbum veröffentlicht, Still Night, Still Light. Und haben gerade eben jetzt vor kurzem mit dem Album Move in Spectrums ihr neuestes Werk, davon auch der gerade genannte Track Somebody Who, veröffentlicht und stellen das Ganze live vor. Am Samstag, den 8. Februar, Au Revoir Simon spielen im Indra. Am gleichen Tag auf Kampnagel könnt ihr Dorian Wood euch anschauen. Dorian Wood ist ein Künstler aus Kalifornien. Der macht eigentlich keinen normalen Live-Auftritt, sondern eher so eine Art Performance. Passt also ganz gut auch dann zum Auftrittsort Kampnagel und hier von ihm zu hören. Ein Track mit dem Titel La Cara Infinita. Cara Infinita, das war Spanisch, das wurde gesungen von Dorian, wie heißt er noch gleich? Dorian Wood aus Los Angeles, tritt auf Kampnagel am Samstag, den 8. Februar und wie gesagt, soll eine sehr exzentrische Performance live abliefern. Der Track gerade eben übrigens eine Zusammenarbeit mit der Performance-Künstlerin Mariana Abramovic und ihr Stück An Artist Life Manifesto wurde zensiert vom LA Museum of Contemporary Arts, nämlich wegen der expliziten nackten Männer, die da drauf waren. Das wurde zensiert und Dorian Wood war sauer, weil es nicht wegen der nackten Frauen, sondern explizit wegen der nackten Männer zensiert wurde, da dann auch dieser Song irgendwie in Kooperation mit der Performance-Künstlerin entstanden und ja, solche Sachen, solche Schrägen dürft ihr dann auch live erwarten auf Kampnagel am Samstag, den 8. Februar. Am Sonntag spielen Dear Tick in Hamburg. Auch das Konzert soll im Molotow stattfinden, wurde verliehen übel und gefährlich. Hier kommt die Band mit dem Song The Dreams in the Ditch. Dreams in the Ditch. Das waren Dear Tick. Die haben letztes Jahr mit Negativity ihre aktuelle Platte veröffentlicht. Davon der Track gerade eben. Dear Tick, eine Band aus Portland, spielen im Übel und Gefährlich. Und zwar am Sonntag, den 9. Februar. Und vor allen Dingen auf das Vorprogramm darf man gespannt sein. Das ist nämlich Samantha Crane, eine ganz junge Künstlerin. Zumindest jung im Sinne von ganz frisch auf der Bühne. Hat nämlich gerade erst letzte Woche ihr Debütalbum Kid Face veröffentlicht. Sie kommt aus Oklahoma. Ist eine Choctaw-Indianerin, hat also auch so ein bisschen, sag ich mal, nordamerikanische Indianerwurzeln in ihrer Musik ein bisschen mit drin. Hier kommt a track Somewhere All the Time von Samantha Crane. Someone's gonna be knocking at your door. Try to go to Eureka for the weekend. Without a bed, I'm not playing a show. Everybody wants to go somewhere. Everybody wants to go all the time. Don't you ever wanna sit down some? Take a little some money, cause I had a feeling the car was gonna break down in a day. Picked up a truck and now we're back freewheeling on the Manitoba by the end of the day. Everybody wants to go somewhere. Everybody wants to go all the time. Don't you ever wanna sit down some? Take a little time. Some time in the grasslands and a man to love me, but you forget about me for a while. Everybody wants to go somewhere. Everybody wants to go all the time. Don't you ever want to sit down some? Take a little time. to go somewhere. Everybody wants to go all the time. Don't you ever want to sit down? So take a little time. Tja, die großartige Samantha Crane mit ihrem Track Somewhere All the Time. Das Ganze vom Album Kid Face. Auch sie sollte im Molotow spielen am Sonntag, den 9. Februar. Das Konzert von Dear Tick und ich hoffe auch Samantha Crane im Vorprogramm ist mit umgebucht worden. Findet dann statt im Übel und Gefährlich am Sonntag, den 9.2. Molotow hat ja leider dicht gemacht. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, aufgrund der Einschutzgefahr der Esso-Häuser. Ich habe auch schon gehört, die sollen inzwischen schon eine neue Location haben. Wo genau, verraten sie noch nicht, aber es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis das Ganze veröffentlicht wird. Noch wird geschraubt, gebastelt und renoviert und dann wird hoffentlich das neue Molotow in unmittelbarer Nähe des alten Ladens irgendwo wieder frisch aufmachen. Ich drücke die Daumen, dass es möglichst fix klappen wird. Noch ein Tipp für Sonntag, den 9. Februar, und zwar im Mojo Club spielt Susan Vega, die Grande Dame aus New York, hier zu hören mit ihrem Track Portrait of the Night of Wands. Thank you. Das war Susan Vega. Die hat nach 7 Jahren endlich mal wieder eine neue Platte mit 9 Songs veröffentlicht. Tales from the Realm of the Queen of Pentacles heißt dieses Werk. Davon der Track gerade eben Portrait of the Knight of Wands. Und ihr könnt Susan Vega live erleben am nächsten Sonntag, den 9. Februar, im Mojo Club. Vielleicht ja auch sogar bestuhlt. Nein, glaube ich zwar nicht. Wäre auch vielleicht noch nicht ganz so weit, dass sie bestuhlt auftreten muss. Aber auch immer eine Dame, die man auf jeden Fall mal sehen könnte, falls ihr es noch nicht getan habt. Am Montag dann noch ein Konzerttipp, und zwar aus Dänemark kommen nach Hamburg zu Gast X-Late by Tigers. Die sollten eigentlich schon am Donnerstag im Molotow spielen. Auch das Konzert wurde verschoben, und zwar auf Montag, den 10. Februar in Astra-Stube. Hier kommt ihr Track Let It Be Known. Das war eine Prise Rumpelpop aus Dänemark mit X-Late by Tigers. Ihr Track gerade eben Let It Be Known, die Band live. Am nächsten Montag, der 10. Februar ist das, in der Astra-Stube zu Gast. Soviel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Weiter geht's mit Musik noch aus dem Jahre 2013. Musik, die so im Herbst rauskam, im Spätherbst, die hier noch nicht richtig gefeatured wurde, die ein bisschen zu kurz gekommen ist. Deshalb da noch ein paar Takte zu. Und zwar geht's los mit Julian Dine, einem Künstler, der auf BBE, einem Label, welches sich mehr so um Hip-Hop und Soul-Musik, sag ich mal, dreht, eine Platte veröffentlicht hat namens December. Davon hier der Track Fools. Thank you. barking. Here it comes again. The grass is dying, and the water comes to revive it. Across the plains gives to thunder. Here it comes again. There's a tree line somewhere nobody knows. We've been pining, and now we're soaked to the bone. Devil We Know, das war ein Stück von Lily and Madeleine. Die beiden heißen wirklich so, mit Nachnamen Jurkiewicz, sind Geschwister und kommen aus Indianapolis. Haben eine Platte veröffentlicht, die auch Lily and Madeleine heißt, auf Asthmatic Kitty, dem Label von Sufjan Stevens, der sich den beiden Schwestern hier angenommen hat unter seine Fittiche und diese Platte auch, glaube ich, so ein bisschen mitproduziert hat. Devil We Know, Track gerade eben, wie gesagt, von Lily and Madeleine. Der nächste Herr hat einen berühmten, zum Beispiel zumindest Namensverwandten, John Wayne heißt er. Es geht hier nicht um den Western-Helden und Schauspieler, sondern um einen Rapper aus, ich glaube, Kalifornien kommt er. Rap-Album Number One heißt sein Album, davon hier der Track Find Me in the Future. I smoke the Surgeon General upon an elevated level. I fought with all my angels and been in bed with the devil. All black, everything, catch me judging the kettle. And I'm still spitting till my head's embedded with some metal. I'm here to upset the balance of the universe. I'm capsizing certain rap acts the size of Jupiter. Leaving my victims in a juniper shade. Drop bombs and cause death like how a tulip is made. Pollinating the planes, you just made it in the matrix. But when you wake up, I'll catch you with the tube in your brain. Don't ask me how I do this, it's a lucrative thing. To put my crew in full swing while we're shouting the name. Black Russian, known to use a team like percussion. Hit him with the rhythm, do something like it's nothing. Double cup and arsenic, toss him in the bars. And mix it with the lifetime of apathy and scars. They don't know where I'm at. I'm living every day like yesterday was my last. This undead kid will live forever and then some. Find me in the future, you can live in the past, shit. They don't know where I'm at. I'm living every day like yesterday was my last. This undead kid will live forever and then some. Size me up, you'll recognize that I'm the son of Hermes. These words will hurt until you let them heal, so quit squirming. king of the third abandoned planet. I'm a savage, went from brilliant to madness in the flash of a canvas. Maybe you can see why I don't do those silly dances with the proverbial gun to my face. This ain't Kansas. Rap game famine, this album is an epitaph. I'll show you the real meaning of suffering succotash. Make the jump, I see the hype train is fucking fast. But don't roll with those who suck and ask for some fucking cash. I keep it true and in the past I've been beaten, but those who've never been lashed are ducking last, speaking in licks. My life is a bucket list, so I'm chilling in New York with a Van de Cho and eating a chicken cutlet. Motto is fuck it, I stand my ground, but I hope I never have to hold the musket on a clown. They don't know where I'm at, I'm living every day like yesterday was my last. This undead kid will live forever and then some. Find me in the future, you can live in the past, shit. They don't know where I'm at, I'm living every day like yesterday was my last. This undead kid will live forever and then some. The house. Mom steadies the ladder with a slippered foot. My sister cannot bring herself to pour poison on the ants. Working their way frantically up the inside corners of this soon to be a home. I run that is grown high above my head. I am a million miles away. I have no memories. I have no memories before this day. For the builder, brother, sister, father, mother, each in love with one another somewhere. A whistling kettle. I meet the world, and the world is a stinging nettle. I run through Christ that has grown high above my. I am a million miles away. I have no memories. I have no memories before this day. Seen so many cows. I Das waren die Wave Pictures mit einer großen Portion gute Laune-Musik. Mit City Forgiveness haben die Wave Pictures im letzten Jahr eine Platte veröffentlicht, die als Doppelalbum erschien. Und ich muss ehrlich sagen, als Doppelalbum ist mir das manchmal ein bisschen zu viel von so guter Laune-Musik. In Dosen kann ich das sehr, sehr gut vertragen. Before This Day, das waren die Wave Pictures, immer natürlich gerne klingen wie Jonathan Richman. Hier in diesem Fall auch ein bisschen angehaucht mit polynesischen Hawaii-Sounds bei dem eben gerade gehörten Track. Okkervil River, die Bill & Will Chef, hat auch mit Silver Gymnasium im Herbst eine Platte veröffentlicht, die ich gerne nochmal hier anspielen möchte mit dem Track Where the Spirit Left Us. Through the wall, in a soft spring rustle, street side selling some summer hustle. Across the Maple Street Bridge, in a bristling fog, just whistling arms, a balled up riddle, just a high snowball on a curve and a fall. Through a parking lot at Christmas, I heard her whisper, I heard him call. Here's what the gist was. Like sweat.